Allerdings wäre es nicht ratsam, einen gereizten Bullen wie den Dicken da unten jetzt zum Tanz aufzufordern. Der würde es fertig bringen und mir auf die Füße treten. Das hat er schon mal mit einem gemacht. Der Mann hat jetzt Schwimmflossen.